Monsieur Gide. Im Zusammensein mit jenem jungen Berberknaben, der mich, wie Sie wissen, verführte, fühlte ich, wie unter dem verdoppelten günstigen Einfluss des Klimas und der Krankheit meine puritanische Herbheit schmolz und die Falten auf meiner Stirn verschwanden. Ich begriff endlich, welcher Hochmut hinter diesem meinem Widerstand verborgen gewesen war gegen das, was ich nun nicht mehr Versuchung nannte, wogegen ich mich nicht mehr zu wehren gedachte. Paul Klee. Nichts Einzelnes, nur das Ganze. Und was für ein Ganzes. Tausend und eine Nacht als Extrakt mit 99% Wirklichkeitsgehalt. Welch ein Aroma. Den Kopf voller Bilder und Fantasien vom Orient, gespeist aus jener altbekannten Mischung von biblischem, märchenhaftem und Reiseberichten früherer Reisende, sind sie aufgebrochen, diese Träumer, Pilger, Kolonisatoren, Literaten und Maler. Bereichert um einige Erfahrungen kehren sie zurück, jedenfalls die meisten von ihnen. Mit sich bringen sie orientalische Skizzenbücher für spätere Bilder und Manuskripte, dazu noch andere orientalische Souvenirs, in Koffern, aber auch im Körper. Lord Byron notiert 1811 auf der Rückreise von seiner Bildungs- und Kavalierstour: Von Gonorrhoe, einem Tertianfieber und Hämorrhoiden geplagt, die ich alle buchstäblich zur gleichen Zeit hatte, obwohl der Arzt mir versicherte, dass nur jeweils eine dieser Krankheiten ihre zerstörerische Wirkung auf mich ausüben könne, was ein großer Trost war. Allerdings lösten sie sich so regelmäßig ab wie die Schildwachen. Er hatte noch mehr mitgebracht. 4 alte athenische Schädel, aus Sarkophagen ausgegraben, eine Fiole attischen Schierlings, 4 lebende Schildkröten, einen Windhund, der auf der Überfahrt starb, 2 lebende griechische Diener und mich selbst. Was Byron nicht erwähnte, 3 Manuskripte. Darunter befanden sich die ersten beiden Gesänge von Childe Harolds Pilgerfahrt, in denen er seine orientalischen Abenteuer verarbeitete und die ihn mit einem Schlag als romantischen Dichter berühmt werden ließen. Darüber hinaus befand sich in seinem Gepäck noch folgende Erkenntnis: Zwischen den Türken und uns kann ich keinen großen Unterschied sehen. Außer, dass wir Vorhäute haben und sie keine. Dass sie lange Kleider tragen und wir kurze. Und dass wir viel reden und sie weniger. In England sind die Laster Huren und Trinken. In der Türkei Sodomie und Rauchen. Wir ziehen ein Mädchen und eine Flasche vor, sie eine Pfeife und einen Knaben. Es sind vernünftige Leute. Und überhaupt, in meinen Augen sind sich alle Länder so ziemlich gleich. André Gide verdankt dem Orient das Erwachen seiner Sinnlichkeit und die Erfahrung seiner Homosexualität, die sein Leben veränderte. Isabel Eberhard, als Mann verkleidet, findet im Orient den islamischen Glauben, Reiseabenteuer, Material für journalistische Arbeiten, später dann die Malaria und mit 27 Jahren den Tod. Der Maler Paul Klee erfährt im Orient eine grundlegende künstlerische Neuorientierung. Die Farbe hat mich. Ich brauche nicht nach ihr zu haschen. Ich und die Farbe sind eins. Ich bin Maler. Der amerikanische Schriftsteller Paul Bowles hat in Marokko seinen Lebensplatz gefunden und sein literarisches Hauptthema. Ein Großteil seiner Stories speisen sich aus der arabischen Tradition des mündlichen Erzählens und aus des Autors orientalischen Erlebnissen.